Saul war Jahre alt, als er König wurde, und herrschte Jahre über Israel. Saul wählte sich 3000 Mann aus Israel aus, davon waren 2000 bei Saul in Michmas und auf dem Gebirge von Bethel, 1000 aber bei Jonathan zu Gibea in Benjamin. Den Rest des Kriegsvolks entließ er, jedermann in seine Heimat. Da zerschlug Jonathan die Säule der Philister, die in Geba stand. Da vernahmen die Philister die Kunde, die Hebräer sind abgefallen. Saul aber hatte inzwischen im ganzen Land umher die Posaune blasen lassen, und ganz Israel hatte die Kunde vernommen, Saul hat die Säule der Philister zerschlagen, und nun ist Israel in Verruf geraten bei den Philistern. Und das Kriegsvolk wurde aufgeboten, Saul nach dem Gilgal zu folgen, während sich die Philister schon zum Kriege mit Israel gesammelt hatten, 3000 Wagen und 6000 Reiter und Fußvolk so zahlreich wie der Sand am Ufer des Meers, und nun heranrückten und sich bei Michmas lagerten, gegenüber von Beth-Aven. Als nun die israelitische Mannschaft sah, dass sie in die Enge geriet, weil sie bedrängt wurde, da verkroch sich das Volk in Höhlen, Erdlöchern, Felsspalten, Kellern und Gruben und ging über die Jordanforten ins Land Gad und Gilead. Saul jedoch war noch im Gilgal, alles Kriegsvolk aber hatte ihn aus Angst verlassen. Er wartete 7 Tage, bis zu dem Zeitpunkte, den Samuel bestimmt hatte, aber Samuel kam nicht nach dem Gilgal. Da sich aber die Leute von ihm verliefen, gebot Saul, bringt mir das Brandopfer und die Heilsopfer her. Und vollzog das Opfer. Als er aber mit dem Darbringen des Opfers zu Ende war, da plötzlich erschien Samuel. Saul ging ihm entgegen, um ihn zu begrüßen. Samuel aber fragte, was hast du getan? Saul erwiderte, ich sah, dass sich die Leute von mir verliefen, du aber trafst zur bestimmten Zeit nicht ein, obschon sich die Philister in Michmas versammelt hatten. Da dachte ich, nun werden die Philister gegen mich ins Gilgal herabziehen, ehe ich noch Jahwe begütigt habe, und fasste mir ein Herz und vollzog das Opfer. Da sprach Samuel zu Saul, du warst ein Tor, du hast den Befehl, den dir Jahwe, dein Gott, gab, nicht befolgt. Denn nun hätte Jahwe dein Königtum über Israel für immer bestätigt. So aber wird dein Königtum keinen Bestand haben. Jahwe hat sich einen Mann nach seinem Herzen gesucht und hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt. Denn du hast nicht befolgt, was dir Jahwe befohlen hatte. Da machte sich Samuel auf, verließ das Gilgal und ging seines Wegs. Der Rest des Kriegsvolks aber zog hinter Saul her den Kriegern entgegen. Als sie aber vom Gilgal nach Gibea in Benjamin gekommen waren, da musterte Saul das Kriegsvolk, das ihm zu Gebote stand, etwa 600 Mann. Saul und sein Sohn Jonathan verweilten mit den Leuten, die ihnen zu Gebote standen, zu Geba in Benjamin, während sich die Philister in Michmas gelagert hatten. Da zog aus dem Lager der Philister eine plündernde Schar in 3 Abteilungen aus, die eine Abteilung schlug die Richtung gegen Ophrahin nach dem Lande Sual ein. Die andere Abteilung schlug die Richtung nach Beth-Horan ein, die dritte schlug die Richtung nach dem Hügel ein, der über dem Hürnental auf die Steppe hinabschaut. Ein Schmied aber fand sich im ganzen Lande Israel nicht, die Philister dachten nämlich, die Hebräer möchten sich Schwerter oder Lanzen anfertigen, vielmehr musste aus ganz Israel jedermann zu den Philistern hinab, wenn er seine Pflugschar, seinen Kast, seine Axt und seinen Ochsenstachel schärfen lassen wollte, mit den Pflugscharen und den Kasten und den 3-zinkigen Gabeln und den Äxten, und um den Ochsenstachel gerade zu machen. So fand sich denn am Tage der Schlacht bei dem ganzen Kriegsvolke, das Saul und Jonathan bei sich hatten, weder Schwert noch Spieß vor, Saul aber und seinem Sohne Jonathan standen sie zu Gebote. Aber ein Posten der Philister rückte vor gegen den Pass von Michmas.